Deutschlandfunk Kultur Tonart. Das ist die Aufgabe des Künstlers, finde ich, dass das Schöpferische die Hauptsache ist. Und dann sehen wir, wie viele folgen oder nicht folgen. Das ist ja gar nicht mein Problem, wie viele jetzt sich für Stockhausen interessieren. Das Wichtige ist, dass jedes Werk ein Kernwerk ist, ein Same ist für neues musikalisches Erleben, für neues Denken. Und ob man ihm dabei dann folgt oder nicht folgt, das war für ihn gar nicht die Frage. Und dennoch war er einer der einflussreichsten Musiker und Komponisten des 20. Jahrhunderts und vielleicht auch des 21. Jahrhunderts. Karl-Heinz Stockhausen haben wir da gerade gehört. Heute jährt sich sein Todestag zum 10. Mal. Für uns Anlass zu fragen, wie weit sein Einfluss in die heutige Zeit reicht. Rainer Pöllmann ist bei mir im Studio. Und zuerst einmal kann man wohl konstatieren, dass die Geschichte der neuen Musik, der elektronischen Musik ohne Stockhausen sicher anders verlaufen wäre. Ganz sicher. Karl-Heinz Stockhausen zählt zu dem halb Dutzend Komponisten, und das ist schon eher großzügig gerechnet, die Nachkriegsavantgarde, die Geschichte der neuen Musik nach dem Zweiten Weltkrieg so elementar bestimmt, nicht nur beeinflusst, sondern so elementar bestimmt haben, dass man mit Fug und Recht sagen kann, hätte es sie nicht gegeben, wäre diese Geschichte anders gelaufen. Er hat gemeinsam mit seinen Generationsgenossen, mit Luigi Nono, mit Pierre Boulez, hat er in Darmstadt und in Donaueschingen auch, aber vor allem in Darmstadt Anfang der 50er Jahre, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, die Musik im Grunde umgestürzt. Und nicht nur die elektronische Musik, aber vor allem auch die elektronische Musik ist ohne seine Pionierarbeit gar nicht denkbar. Stockhausen war ein Kontrollfreak erster Güte, könnte man sagen, der sich auch immer wieder mit Musikern deswegen ja, in Streit geraten ist und auch immer mehr auf die Elektronik gesetzt hat. Wie lebendig kann denn eine solche Musik heutzutage noch sein, wenn der Schöpfer tot ist? Das ist bei Stockhausen und nicht nur bei ihm, glaube ich, tatsächlich das Zentrum der Überlegung 10 Jahre nach seinem Tod. Es ist ja in der Tat so, er war ein Control-Freak, ja, das ist jetzt etwas unfreundlich ausgedrückt, man kann es auch künstlerischer ausdrücken. Er wollte, dass seine Musik und alles, was mit seiner Musik im Zusammenhang steht, das ist ja ein ganzes Gedankengebäude, ein Gedankenkosmos, dass das halt genauso aufgeführt wird und genauso verstanden wird von den Hörern wie von den Interpreten, wie er es sich gedacht hat. Und wenn man ein solches Konzept entwickelt, wenn man eine eigene ungeheuer charismatische Persönlichkeit ist und dann um sich herum einen solchen Kosmos, einen solchen musikalischen und gedankenideologischen Kosmos aufbaut und dann fehlt das Zentrum, weil der Schöpfer des Ganzen gestorben ist, dann kann ein solcher Kosmos schon auch ins Trudeln kommen. 10 Jahre nach Stockhausens Tod, wenn mich die Beobachtung nicht trügt, ist das nicht der Fall. Es gibt eine Stockhausen-Stiftung in Kürten, die sehr genau darauf achtet, was da passiert und dass es in seinem Sinne passiert. Aber es gibt einfach auch eine ganze Menge von Werken, kammermusikalischen Werken sozusagen, die ohne großen elektronischen Aufwand oder auch ohne szenischen Aufwand aufgeführt werden können und tagtäglich aufgeführt werden. Also Karl-Heinz Stockhausen ist ganz sicher war schon ein Klassiker zu Lebzeiten und ist 10 Jahre nach seinem Tod ein Klassiker der Avantgarde, ganz ohne Frage. Aber Stichwort Aufwand, nicht jeder kann sich ja an die großen, späten Werke herantrauen. Also nicht jedes Konzerthaus. Ist das vielleicht auch so eine Art ja, kleines Hindernis? Naja, also der Lichtzyklus, diese 7 Opern aus oder 7 Abende aus Licht, das ist ein Aufwand, den kaum jemand schaffen kann, ja. Aber es gibt tatsächlich auch Häuser, die sich daran wagen und die inzwischen ja auch ganz unterschiedliche Arten des Umgangs mit diesem Thema, mit diesem in der Tat ja sehr ideologieträchtigen Thema gefunden haben. Und das, glaube ich, ist jetzt auch die Aufgabe der Stockhausen-Stiftung, ein bisschen schon die Kontrolle darüber zu bewahren, eine Authentizität der Aufführung, eine Qualität der Aufführung zu gewährleisten. Das darf man nicht unterschätzen. Aber andererseits auch dem Werk peu à peu immer größeren Freiraum zu geben. Auch bei Stockhausen würde ich jetzt sagen, ist das Werk letzten Endes größer als sein Schöpfer und unabhängig von seinem Schöpfer. Und irgendwann macht sich dann das Werk von Beethoven selbstständig und öffnet sich Interpretationen ganz anderer Art. Und bei Stockhausen wird das irgendwann auch mal passieren. Und bei Luigi Nono zum Beispiel war ein ähnlicher Fall, der sehr eng mit bestimmten Institutionen vor allem zusammengearbeitet hat, mit dem Experimentalstudio des SWR damals. Und wo aber auch dieser Loslösungsprozess oder ein Wiederneugewinnungsprozess aus anderer Perspektive nötig war, um das Werk lebendig zu halten. Und ich glaube, bei Stockhausen wird es auf die Dauer nicht viel anders laufen. Nun gilt ja Stockhausen nicht nur der klassischen neuen Musik als Vorreiter, sondern hat ja auch immer in die Popkultur hineingewirkt. Bekanntestes Beispiel vielleicht das Cover von Sgt. Pepper. Ja, welchen Einfluss hat sein Werk heute etwa in der elektronischen Musik? Ich glaube, dass Karl-Heinz Stockhausen nach wie vor, allerdings auch so ein bisschen unverändert seit Jahrzehnten, als einer der Ahnherren auch der elektronischen und Popmusik gilt. Und dass er insofern eine wichtige Figur ist, sehr geschätzt wird, dass immer wieder auch an ihn angeknüpft wird mit Samples oder was auch immer. Aber dass er, glaube ich, nicht ein wirkliches Ferment ist für die heutige Produktion, sondern dass man sich eher auf ihn als eine historische Figur bezieht, die er ja zweifellos auch ist. Heute jährt sich der Todestag von Karl-Heinz Stockhausen zum 10. Mal. Vielen Dank, Rainer Pöllmann. Ja, und wenn Sie das Cover von Sgt. Pepper vor sich haben, dann ist Stockhausen der 5. von links in der letzten Reihe. Und auch dieses Album hatte 2017 Jubiläum, nämlich sein 50.